Mensch sein? Was heißt das? Erwachsen werden ist harte Arbeit. Das gilt für alle. Für dich, für deine Freunde, für jeden jungen Menschen. Sogar für Tiere. Ein Löwenjunges muss lernen, richtig schnell zu rennen und Zebras zu jagen. Ein kleiner Delfin muss schwimmen lernen und herausfinden, wie man Fische fängt. Ein Adlerküken muss fliegen lernen und üben, Nester zu bauen. Alles nicht einfach. Für uns Menschen ist Erwachsenwerden sogar noch schwieriger, denn wir wissen nicht einmal, was wir lernen müssen. Löwen rennen und jagen Zebras, Delfine schwimmen und fangen Fische, Adler fliegen und bauen Nester. Und wir Menschen? Was machen wir? Nehmen wir einmal an, du fährst später, wenn du erwachsen bist, ein schnelles Auto. Damit würdest du einen Löwen locker überholen. Oder du segelst. Dann könntest du längere Strecken zurücklegen als der ausdauerndste Delfin. Und als Pilot kämst du höher hinaus als jeder Adler. Du kannst in deinem Leben unzählige Dinge tun, von denen Tiere nicht einmal träumen können. Computerspiele erfinden, ein neues Medikament entwickeln, eine Mars-Expedition leiten oder den ganzen Tag vor dem Fernseher hocken. Wir Menschen haben fast unbegrenzte Möglichkeiten. Und genau deshalb ist es manchmal so verwirrend, ein Mensch zu sein. Doch egal, was du später machst, es ist gut zu wissen, warum du überhaupt so viele Möglichkeiten hast. Weil wir Menschen den Planeten beherrschen. Darum. Das war nicht immer so. Früher hatten viele verschiedene Tierarten das Sagen. An Land waren das die Löwen, Bären und Elefanten. Im Wasser die Haie, Wale und Delfine. Und in der Luft die Adler, Eulen und Geier. Heute sind wir Menschen die Herrscher, und zwar überall, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Wo auch immer wir mit unseren Autos, Schiffen oder Flugzeugen aufkreuzen, müssen Löwen, Delfine und Adler uns Platz machen. Kein Tier der Welt könnte uns davon abhalten, eine Straße durch seinen Wald zu bauen oder einen Staudamm in seinem Fluss oder verhindern, dass wir die Meere verschmutzen und die Luft verpesten. Wir Menschen sind jetzt so mächtig, dass wir das Schicksal sämtlicher Tierarten in unseren Händen halten. Der einzige Grund, warum Löwen, Delfine und Adler noch existieren? Weil wir es ihnen gestatten. Falls wir irgendwann keine Lust mehr auf sie haben, könnten wir sie binnen eines Jahres auslöschen. Kein Problem. Das ist ganz schön viel Macht. Macht, die Gutes oder Schlechtes bewirken kann. Und deswegen solltest du dir klar werden, was das für eine Macht ist, die du als Mensch besitzt. Und du solltest dir genau überlegen, wofür du sie nutzen willst. Dafür ist es gut, wenn du weißt, wie wir Menschen überhaupt zu dieser Macht gekommen sind. Wie konnten wir uns zu Herrschern über den Planeten aufschwingen, wo wir doch nicht einmal halb so stark sind wie Löwen, nicht ansatzweise so gut schwimmen können wie Delfine und auch keine Flügel haben? Die Antwort auf diese Frage ist eine der erstaunlichsten Geschichten, die du je hören wirst. Und noch dazu ist es eine wahre Geschichte.